Brief an Ingrid. Wie wünsche ich mir, ich könnte bei dir sein, umgeben von all dieser Schönheit. Ware's Valley im Herbst mit all diesen Pastellfarben, wo man hinschaut, die ich immer so bewunderte, statt in dieser kalten Zelle ganz aus Stahl und Beton zu sein. Ein Grund mehr, neben der Trennung von dir, zu vermissen, was wir im Begriff waren aufzubauen. Ich erinnere mich 1969 in Berlin ein dreistündiges Gespräch mit einem berühmten deutschen Wissenschaftler gehabt zu haben. Er war der letzte Kommissar, der die deutsche Radarentwicklung im Zweiten Weltkrieg unter sich hatte. Er hatte ein Buch über die Wirkung von elektrisch-elektronischen Wellen auf den Organismus von Menschen, Pflanzen und Tieren geschrieben. Das Buch, eine Rarität, es wurden sehr wenige gedruckt, ging bei dem Brandanschlag auf das Zündelhaus 1995 verloren, wie so vieles andere. Ich erinnere mich, ihm mittels Diagrammen und Fotos und auch Zitaten aus wissenschaftlichen Studien gezeigt zu haben, dass alle stahlarmierten Betonstrukturen ernstliche gesundheitliche Auswirkungen auf die Bewohner haben. Besonders leicht werden die Denkvorgänge von Menschen beeinträchtigt, die in diesen Stahlumhüllungen oder stahlgeschützten Käfigen arbeiten und wohnen müssen. Er behauptete, der Stahl wirke weitgehend als Blitzableiter, der kosmische Strahlung abschirmt, welche, wie er sagte, eine nützliche Rolle für das menschliche Dasein auf unserem Planeten gehabt haben, solange es menschliches Leben gibt. Er war ein faszinierender Typ. Er gab mir ein lebendiges Beispiel für die förderliche Wirkung der kosmischen Strahlung auf unsere natürliche Umwelt. Er hatte beobachtet, wie sich frische Erde verhält, die nicht der ständigen Einwirkung dieser geheimnisvollen kosmischen Energien ausgesetzt ist. Er sagte, und wir, Ingrid, haben das tausende von Malen gesehen, dass in dieser Erde sehr, sehr wenig wächst. Du kannst den Beweis dafür überall in Ware's Valley sehen. Nichts wächst, wenn man nicht obere Bodenschichten gut hinzufügt und durchmischt. Er hatte ausgerechnet, wie tief hinunter das wirkt, welche Energie die Strahlung hat und so weiter. Das Gespräch war eine Freude für mich. Er zeigte Äste von Fichten und Kiefern, die den Mikrowellen dieser in ganz Deutschland aufgestellten Relais-Sendestationen ausgesetzt sind. Ich sah die ausgetrockneten, nadellosen Zweige, die Gipfel dieser sehr schönen und sonst majestätisch großen und stattlichen Bäume, überall gesund, außer an der Seite, wo sie unmittelbar den Strahlen oder Wellen ausgesetzt sind, die aus den unheimlichen Schalen und Behältern hoch oben an den Türmen kommen. Er zeigte auch Zimmerpflanzen in einer gewissen Entfernung von Fernsehapparaten, so angeordnet, als würden sie zuschauen, in anderen Worten, den vom Bildschirm ausgehenden Strahlen ausgesetzt, die in verhältnismäßig kurzer Zeit verkümmerten und abstarben, obwohl sie jeden Tag Wasser bekamen. Dann zeigte er Zimmerpflanzen im selben Abstand, die durch davorgestellte dicke Bleiplatten geschützt waren, und man sah, wie diese Pflanzen von den Wellen nicht betroffen waren und gediehen. All dies ein Beweis der gefährlichen Wirkung künstlicher Wellen auf das Gedeihen lebendiger Organismen, Pflanzen, Tiere und Menschen. Ich sehe ganz deutlich den Entzugseinfluss der natürlichen Strahlung und die Langzeitwirkung, die sich ergibt. So genieße ich jede Sekunde hier im Hof, ganz gleich, ob es Eis, Graupel oder Schnee gibt, sehr zum Unwillen meiner bibbernden Wärter. Dies bringt mich zurück zu Adolf Hitler, der, wie unsere deutschen Wissenschaftler aussagen, ein fein abgestimmter, hochsensibler Mensch mit vorausschauenden Fähigkeiten war, der die Gedankenwellen anderer aufnehmen konnte, sogar auf fremden Gebieten. Als er am Ende des Krieges mehr und mehr gezwungen war, 7 Stockwerke unter der Erde in seinem stahlarmierten Betonbunkern zu leben, begann er an Mangel an kosmischer Energie zu leiden. Denkvorgänge, so ein Wissenschaftler, wurden ernstlich betroffen, weil sie aus den feinsten elektrischen Impulsen bestehen, die innerhalb des Gehirns übertragen werden, bevor sie zu Sprache oder Schrift führen. Man muss nur Fotos von Hitlers Gesicht, Filmaufnahmen von seinen Körperbewegungen sehen, um diese Aussage zu beweisen. Bleich, aufgeschwemmt, mit unsicherem Gang. Als ich einwandte, dass Hitler stets versuchte, seine täglichen Gänge an der frischen Luft zu machen, erhob mein Gesprächspartner mitleidig den Einspruch, 15 bis 20 Minuten können 24 Stunden Entzug nicht ausgleichen. Mein wissenschaftlicher Freund zog den Schluss, dass Adolf Hitler den Vorteil, den er gegenüber der übrigen Welt hatte, desto mehr verlor, je tiefer und je länger er sich in diesen tödlichen Stahlfallen aufhalten musste. Er, der Mann, der sich sein Traumhaus hoch in den Bergen mit einem Garten nebenan baute, wo sein Gemüse von seiner Halbschwester biologisch organisch gezogen wurde, Radieschen, Schnittlauch, von Energie noch vibrierende Petersilie, die nur Augenblicke, bevor er sie aß, gepflückt worden waren. Er, der auf Spaziergängen Besprechungen hielt über die spezielle Anlage von Bergpfaden mit Ruheplätzen in den Bergen und Tälern. Woran erinnert dich das? Als eine besondere Aufmerksamkeit für seine ganz bevorzugten Gäste brachte er diese hinauf zum Adlernest, dem Kehlsteinhaus, heute sagt man Teehaus dazu, wo er absichtlich fast eine Woche einsam und fastend verbrachte, meditierend, bevor er den endgültigen Entschluss fasste, das Reich des Bösen, Sowjetrussland, präventiv anzugreifen, um die tödliche Bedrohung ganz Europas zu beseitigen, solange unsere deutschen Streitkräfte durch einen Überraschungsangriff zumindest eine Chance hatten aufgrund ihrer überlegenen Führung und Ausbildung und vor allem ihres Angriffsgeistes und ihrer Zuversicht, siegreich zu sein. Das, meine Liebste, ist eine Beurteilung der Geschichte, wie sie dein Mann seit 30 Jahren hat, jedoch bisher noch nicht erzählte. Da du jetzt die Hüterin des inneren Erbes bist, teile ich sie dir heute mit. Brief an einen Unterstützer. Ich kann eine Generation von jungen Amerikanern sterben sehen. Nicht durch die Hand Ungläubiger, weil wir auf einem Kreuzzug der letzten Tage sind. Nein, mehr Amerikaner werden durch an Menschen nicht erprobten, injizierten Medikamenten gegen die Auswirkung chemischer Kriegsführung sterben, als je durch Fremdeinwirkung auf den Schlachtfeldern. Die Mai-Ausgabe von Popular Science bringt schockierende Statistiken darüber, dass 200.000 GIs, ich habe anderswo noch viel höhere Zahlen gesehen, am Golfkrieg-1-Syndrom erkrankt sind, an Injektionen und Chemikalien, denen sie 1991 ausgesetzt wurden. Sieht man es in dieser Gesamtperspektive, so hat Saddam Hussein mit Hilfe unserer Steuerzahler weit mehr Amerikaner getötet und verkrüppelt, als wir irakische Soldaten vernichteten. Ich habe auf meinen Reisen und in Gesprächen in Amerika diese menschlichen Wracks in Rollstühlen gesehen. Eine ganz, ganz traurige Angelegenheit. Diese Regionen weit ab sind kein einziges amerikanisches oder europäisches Menschenleben wert. Ich habe mehrere Vorträge eines klugen Geistlichen mit amerikanischer Universitätsausbildung auf Band, der großes Wissen über Energievorräte, insbesondere Öl, hat. Er sagt in seinem Vortrag, dass die amerikanischen Bohrmannschaften praktisch einen Ozean an Öl vor der gesamten Küste Alaskas entdeckt und alle Quellen abgedeckt haben. Ihm zufolge brauchen wir für die Sicherung unserer Ölversorgung keinen Krieg zu führen. Warum also sind wir dort, wenn es so steht? Syrien und Kurdistan haben kein Öl. Zu behaupten, Syrien sei eine Bedrohung Amerikas, ist lächerlich. Syrien ist weit zurückgebliebener, als es selbst der unglückliche Irak gewesen ist. Iran ist nur wenig fortgeschrittener und ebenfalls gewiss auch keine Bedrohung für die USA. Sie haben allerdings eines gemeinsam. Sie alle werden als Bedrohung Israels wahrgenommen. Also räuchern wir mit Hilfe unserer Jungens und unseres Volksvermögens, unserer Hochrüstung und unserer Technologie die Feinde Israels aus und machen uns dabei eine Menge Feinde. Millionen dieser Menschen leben unter uns. Denken Sie mal drüber nach. Brief an Ingrid. Ich habe wieder Briefmarken und Umschläge. So wirst du wieder eine der ersten sein, die nach dem langen Wochenende einen Stoß Zeichnungen bekommen, die du dann in die Briefe stecken kannst. Diejenigen, die ich beilege, sind alle für die Rundbriefe geeignet. Du kannst deinen Text darum herum anordnen. Übrigens, ich habe eine ganz besonders schöne Löwenzahnblüte gezeichnet. Eine Blüte, die eben im Begriff ist, ihre Flugsamen auszuschicken. für John Kaminski, dessen Bücherfirma Löwenzahnbücher heißt. Ich bin gespannt und möchte sehen, wie er darauf reagiert. Ich habe ein Motto für ihn vorgeschlagen: Die Saat der Freiheit verbreiten. Wie du siehst, sind drei kleine Fallschirme noch auf dem Blütenboden, während andere schon in einiger Entfernung davonfliegen. Er ist so schrecklich negativ, furchtbar frustriert, aber ein begabter Schmied der Worte, der eine Unmenge von Wendungen zur Verfügung hat, die außerordentlich nützlich sind. Danke für das Herstellen dieser Verbindung und das Zusenden seiner Beiträge. Er hat darin ein paar Anmerkungen von Ralph Waldo Emerson, die gleichlautend zu den meinen sind, über die Sinnlosigkeit des Reisens. Wie oft habe ich in Europa, Afrika, Asien, umgeben von all diesen fremden Menschen, in den Spiegel geschaut und nach Monaten des Reisens, Monaten des Aufnehmens großartiger Landschaftsbilder, dem Aufsuchen all der berühmten Ruinen alter Kulturen, einfach gelitten an einer Überflutung an Informationen. Ich erinnere mich, an der Meeresküste auf einer abgelegenen hawaiischen Insel zu stehen. Da ich meiner Natur folgte, musste ich sie alle, jede von ihnen sehen, wo ich die salzigen Spritzer von den donnernd hereinkommenden Brechern in mein fieberheißes Gesicht schlagen ließ, bis ich durch und durch nass war und laut zu mir selbst sagte: Sehe ich noch eine alte Ruine, noch einen einzigen weiteren Tempel, dann werde ich verrückt. Da stand ich nun, umgeben von dieser unglaublich romantischen, großartigen Kulisse, und ich, der Künstler, fühlte mich überladen, überfordert. Das hat mir eine wertvolle Lehre erteilt. Wie Marco Polo musste ich erst heimkehren, um das zu verdauen, was ich bei all diesen Gesprächen und Interviews gesehen und gehört habe, die ich in fast einem Jahr auf Reisen in die fernen Winkel der Erde aufsog. Damals wurden die Grundlagen geschaffen, aus denen ich seither ständig geschöpft habe, dass alle Dinge ihre Zeit benötigen, fast wie eine Zeit der Trächtigkeit nach der Empfängnis. Zeit zur Entwicklung, bis ein Gedanke oder eine Vision geboren wird. Eile würde so viel bedeuten wie eine gefährdete vorzeitige Geburt oder sogar eine tragische Fehlgeburt. Die Einsicht hilft mir, in der Einzelhaft mein Gleichgewicht zu bewahren, zu wissen, dass nach den Lebensgesetzen eine Geburt eintritt, nachdem die Empfängnis stattgefunden hat. Deshalb werden unsere Träume und Visionen, all jene großartigen Pläne, ihre Früchte tragen, wenn die Zeit der Schwangerschaft vorüber ist. Wirst du, werde ich, bei der Geburt dabei sein? Ich weiß es nicht, nur Gott weiß es. Ich bin nur Ernst, dein Mann, Lebensgefährte und Freund. So behalte den Traum, lass ihn stark werden. Lass uns jeden Tag etwas von unserer Energie und alles Geld, was wir erübrigen können, selbst wenn es nur eine Briefmarke ist, für einen weiteren Brief abzweigen, um jemanden zu erreichen, jemanden zu berühren, um den Traum wahr werden zu lassen. Brief an einen Unterstützer. Die Schwierigkeit im Irak stammt von den zwei bestimmenden Richtungen der Politik. Einerseits der Macht der Lobby und andererseits der Macht des Geldes. Beide dem amerikanischen politischen System aufgepfropft und mit diametral gegensätzlichen politischen Zielen. Es ist fürchterlich für einen Staat, in einer solchen Lage zu sein. Da ist das nationale Eigeninteresse des Öl- und Rohstoffsektors, vertreten durch den militärisch-industriellen Komplex, personifiziert durch Bush, Cheney, Halliburton, Bechtel und dem ganzen Kreis des Council on Foreign Relations. Dieser ganze, weitgehend von Nichtjuden bestimmte Clan wollte das Öl und die wertvollen Metalle nicht nur des Irak, sondern aus der ganzen Region stehlen, einschließlich Iran, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, aller ölerzeugenden Gebiete sowie Afghanistan, dem Tor zu den Ölreserven im Becken des Kaspischen Meeres. Das war die Beute, auf die Bush und die nichtjüdischen USA-Kapitalisten ebenso wie die Rüstungsindustriellen zwei Jahrzehnte lang seit der Präsidentschaft von Reagan die Augen gerichtet hatten. Warum? Weil China, Indien, Pakistan und Südostasien sich so schnell motorisieren, dass in weiteren kurzen 10 Jahren jene drei Länder alles Öl aufschlucken werden, das jetzt in einem ganzen Jahr produziert wird. So würden Amerika, England und das gesamte industrielle Europa zum Stillstand kommen. Und das mit einer wirtschaftlichen Auswirkung, die in der Geschichte der Menschheit nicht ihresgleichen hat. Die Amerikaner in den oberen Rängen der herrschenden Kreise wissen über diesen Stand der Dinge. Die Israelis und die jüdischen Kreise wissen es auch. Die Amerikaner wollen das Öl der Region haben, und um es fördern zu können, müssen sie den Raum erobern, für Sicherheit sorgen und wieder aufbauen. Das ist ihr politisches Ziel. Ohne Stabilität kein Öl. Sie wollen auch eine amerikanische Geschäftswelt mit freundlichen Kontakten zum Kreis um Bush, um die lukrativsten Wiederaufbaukontrakte zu bekommen und die meisten anderen Nationen aus diesem viele Milliarden schweren, keiner Konkurrenz unterliegenden Markt herauszuhalten, der Geschäfte wie himmlisches Manna verspricht. Die Israelis auf der anderen Seite benötigen einen chaotischen, destabilisierten Mittleren Osten, wo jeder mit jedem im Krieg ist. Divide et impera, teile und herrsche. Eine Partei gegen die andere ausspielen. Das ist ihre Vorgehensweise gewesen, seit ihr Staat gegründet wurde und schon seit biblischen Zeiten. So funktioniert die Herrschaft von Minderheiten. Lasst die Mehrheiten gegeneinander kämpfen. Darum wurde weit außerhalb der Region der 11. September zustande gebracht und von der Öl- und Ressourcenlobby und der de facto regierenden Oligarchie unter Einsatz der jüdischen Lobby zugelassen. Beide brauchten ein neues Pearl Harbor. Der Diebstahl des Reichtums des Mittleren Ostens musste unter irgendeinem fantasievollen Namen oder Slogan getarnt werden. Hier betritt die israelische 5. Kolonne die Szene, die sogenannten Neokons, die wie Wühlmäuse in die Positionen der Macht eingedrungen waren. Sie entscheiden und herrschen auf den wichtigsten Ebenen der Regierung, in den Medien und besonders als Strategieplaner und im Geheimdienst. Die Massenvernichtungswaffen waren das Feigenblatt, das, wir wissen es jetzt, in der Hauptsache von israelischen und jüdischen eingesickerten Agenten geliefert wurde. Das heißt aus zweifelhaften Quellen über die Wirkungskette der Likud-Clique. Sharon, Wolfowitz, Perle, Rumsfeld. Die Israelis forderten die Vernichtung Saddam Husseins, der einzigen Figur, die rücksichtslos genug war, die Schlauheit und den Überlebensinstinkt besaß, seine zerstrittene Bevölkerung niederzuhalten, darunter die kriegerischen Kurden sowie seine religiösen Fanatiker. Saddam herrschte mit brutaler eiserner Faust, weil seit undenklicher Zeit nichts anderes möglich war, um dort einen stabilen Staat zu garantieren. Die Juden wissen, Amerika ist finanziell bankrott, ein Pulverfass voll von rassischen Problemen, die unter der Oberfläche brodeln, bereit wie ein Vulkan hochzugehen, wenn es je zu einer Depression oder massiver Arbeitslosigkeit kommt, was zu jeder Zeit eintreten könnte. Sie mussten schnell handeln. So nutzten Wolfowitz, Perle, Christol und ihre Kohorten die Gelegenheit und die gefährliche moslemfeindliche Stimmung nach dem 11. September, die genau nach dem Plan derer aufkam, die das Ereignis organisierten und ausführten. Sie wussten, dass sie nur ein kleines Zeitfenster zur Verfügung hatten, in dem die Politik von Bush und Cheney mit ihrer eigenen übereinstimmen würde. Sie mussten es in Bushs erster Präsidentschaft tun, weil Bush Junior bereit war, Saddam Hussein zu erledigen, was seinem Vater nicht gelang, weil er Fehler beging, die Juden gegen sich aufbrachte und deshalb nicht mehr wählbar war. Die jüdisch dominierten Medien und Alan Greenspans Federal Reserve Politik sorgten nach 1991 dafür. Darum erlebten wir das wütende Manövrieren und Schreien nach Krieg im Irak durch die Neokons, Israels 5. Kolonne in Amerika. Sie wollten den Krieg so sehr, dass man es förmlich spüren konnte, denn sie wussten, Bushs Popularität nach dem 11. September 2001 werde sich verflüchtigen und eine wachsende Zahl Amerikaner durchschauten die Anschläge und das allgegenwärtige Programm der Neokons zur Kontrolle Amerikas. Die Führung des Pentagons andererseits wollte warten, sich besser vorbereiten, mehr Soldaten bereitstellen. Man erinnert sich an die Debatte. Sie wollten mindestens 200.000 bis 250.000 Mann und durch Powell die Beteiligung der Vereinten Nationen gewinnen. Die Israelis sahen, dass Millionen und Millionen Demonstranten gegen den Krieg rings um die Erde auf die Straße gingen und entschlossen sich, mit gefälschten Geheimdienstberichten Druck und Kriegsstimmung zu machen. Sie wussten, dass die 21 Millionen Iraker schon durch den Golfkrieg von 1991 und 13 Jahren tödlicher Sanktionen dezimiert und ruiniert waren. Sie logen die USA und Großbritannien förmlich in den Krieg hinein, wobei deren beider leichtgewichtige Führer Bush und Blair auf billigen Ruhm und die darauffolgende Beute aus waren. Der Irak wurde wiederum in den Staub geworfen. Die Resultate traten wie erwartet ein. Die Israelis bekamen, was sie wollten. Israel wünschte die Vernichtung Saddam Husseins durch die US-Militärmaschine, weil er ihnen 25 Jahre lang ein Dorn im Auge war. Doch es sollten auch die anderen Staaten der Region durch das Bild äußerster Verwüstung eingeschüchtert werden. Genau wie meine Behandlung den Zweck hat, den patriotischen Gruppen Angst zu machen. Irren Sie sich nicht über dieses Nebenprodukt. Das ist fast so gut wie ein geführter Krieg, weil die Israelis auf den Irak zeigen und sagen können: Seht ihr den Einfluss, den wir in Washington haben? Passt auf, was ihr tut. Wir können unseren amerikanischen Pitbull loslassen. Der wird euch jederzeit in Stücke reißen, wenn wir es wollen. Der Erste, der das klar sah, war Muammar Gaddafi, der seine Unterwerfung zuvor verweigerte, selbst nachdem Reagan Libyen nach der Katastrophe von Lockerbie 1989 bombardierte und 270 Menschen umkamen. 14 Jahre lang hatte Gaddafi persönliche Verantwortung für die Explosion des Flugzeuges über Lockerbie zurückgewiesen. Nach der Invasion und der Zerschlagung des Irak zahlte Libyen sehr schnell 27 Milliarden Dollar als Ausgleich. Ein riesiger Betrag für diese 270 Opfer. Wobei er kleinlaut hinzusetzte, dass er Verantwortung für die Handlungen seiner Funktionäre übernehme. Sie können ihr Leben verwetten, dass das amerikanische Verhalten gegenüber Saddam Hussein und dem Irak dieses Geld und diese Entschuldigung seitens Gaddafis erzwungen hat. Der Terror spricht seine eigene überzeugende Sprache. Diejenigen, die den 11. September und die Invasion des Irak planten und ausführten, wussten es ebenfalls und wissen es noch immer. Sie sind Meister in der Anwendung von Terror. Die israelischen und jüdischen Lobbys haben ihr Hauptziel schon erreicht. Saddam ist fort, seine Armee aufgelöst. Irak ist ein totales Wrack. Israel will jetzt das tun, was es 1982 und danach im Libanon tat: die Region destabilisieren und jeden gegen jeden kämpfen lassen. Wenn ein starker politischer oder religiöser Führer aufsteht, lässt man ihn einfach umbringen. Sie haben diese Vorgehensweise seit 4000 Jahren praktiziert. Ich kann viele Beispiele nennen. Wir haben in den 50er Jahren die berühmte Affäre Lavon gehabt, wo die Israelis im Begriff waren, amerikanische Konsulate, Bibliotheken von Informationsstellen und so weiter in Ägypten in die Luft zu sprengen, um dann Nassers muslimischen Hitzköpfen die Schuld zuzuschieben. Der Mossad hat das 1953 so gemacht. Die jüdischen Terroristen wurden von den Ägyptern geschnappt, angeklagt, aufgehängt. Ein sehr seltenes Beispiel, wo den Israelis etwas misslang. Shamir und seine Mordbande töteten Lord Moyne, einen UN-Beamten ohne Skrupel und ohne Folgen für sie. Menachem Begin sprengte das britische Hauptquartier in Palästina, das King David Hotel, in die Luft mit einer großen Zahl ziviler und militärischer Todesopfer. Moshe Dayan tötete Menschen in Deir Yassin durch Terror, der weitere Massaker mit Angst und Schrecken auslösen sollte. 25 Jahre nach Deir Yassin beaufsichtigte Sharon das Massaker von Sabra und Shatila. Nur 2 Jahrzehnte später schlachteten israelische Streitkräfte Zivilisten in Jenin ab. Alles ungestraft. Keine Sanktionen, keine Kriegsverbrecherprozesse gegen Israel folgten. Nichts. Das Hauptrepertoire dieser Leute ist Terror, sowohl auf individueller als auch auf staatlicher Basis. Sie sind schon immer seit biblischen Zeiten geborene Terroristen gewesen und sind es noch heute. Gezieltes Töten, also Liquidierung von palästinensischen religiösen und politischen Persönlichkeiten und Sicherheitsbeamten, ist ein normales Verfahren für Israel. Genauso wie das absichtliche Verkrüppeln und Verletzen von Kindern und Demonstranten und das beabsichtigte Brechen ihrer Knochen durch die israelischen Soldaten. Wir sehen das Verhüllen der Köpfe von Gefangenen mit einer Haube, was die Amerikaner in Afghanistan und im Irak von Israel übernommen haben, sowie die Behandlung der Gefangenen in Guantanamo Bay, das Verweigern eines ordentlichen Verfahrens, kein Habeas Corpus, keine Rede- und Versammlungsfreiheit, keine Vereinsfreiheit. All dies sind Werkzeuge der israelischen Besatzung in Palästina seit 1948 und jetzt auf dem amerikanischen Kontinent. Amerikaner und Kanadier wollen das nicht sehen. Oder wenn sie es sehen, verstehen sie nicht, wohin es letzten Endes führt. Die Medien und das Erziehungssystem in Nordamerika haben das geistige Niveau des Volkes so weit abgesenkt, wie es in der zivilisierten Welt bisher unbekannt war. Sie sind Zombie-Bevölkerungen der Moderne, die an der Nase herumgeführt werden, geistig derart manipuliert, dass sie nicht gerade ausdenken und noch viel weniger in ihrem eigenen Interesse handeln können, weder als Einzelne noch als Gesellschaften und Staaten. Sowohl im Geist wie auch in der Realität sind sie zu den steuerzahlenden Melkkühen und Spielzeugen einer fremden Oligarchie geworden. Was wird das für Irak und die dortige Rolle der USA bedeuten? Newsweek, das populäre Nachrichtenmagazin mit seinen 4 Millionen Lesern, fragte auf seiner Titelseite: Was also ist Plan B? Warum sollte es einen Plan B geben? Dieser Krieg war ein Stellvertreterkrieg für Israel, von seinem amerikanischen Kampfhund geführt, der losgelassen wurde, um Israels gefährlichsten lokalen und regionalen Feind im Nahen Osten zu vernichten. Das war das Kriegsziel der Neokons. Die Aufgabe wurde von den USA erfüllt. Israel ist heute sicherer, als es seit Jahren war. Und so wird es in der nächsten Zukunft bleiben. Den Israelis macht es nichts aus, dass die Meschuggen Goyim, das heißt nichtjüdische Männer und Frauen, Amerikaner und Irakis, bei terroristischen Angriffen sterben. Sie sind ja keine Israelis. Sie sind ein Problem der anderen. Die Israelis sahen es nicht gern, dass der jüngere Bush im Jahre 2000 keinen einzigen Israeli in sein Kabinett berief. Sie sind immer noch erbost, dass Sharon vor dem 11. September 2001 im Weißen Haus nicht mit offenen Armen empfangen wurde und dass Powells fairer Friedensplan ihnen nicht half. Was sollte es sie kümmern, dass Bushs Beliebtheit abfällt, dass seine Präsidentschaft gefährdet ist? Sie grollen immer noch Bush dem Älteren und seinem Freund James Baker, diesem anmaßenden Goy, der den Freibrief auf eine 10 Milliarden Dollar Anleihengarantie während der Präsidentschaft des älteren Bush nicht abzeichnete. Diese Leute vergessen eine Kränkung nie. War es nicht deshalb eine glückliche, sehr glückliche Fügung, dass die Angriffe auf New York und Washington zum zentralen politischen Thema des jüngeren Bush wurden, sein Denken neu ausrichtete und ihn veranlasste, seinen Ton und seine Politik Israel gegenüber total zu ändern? Das geschah über Nacht. Was also wird im Irak passieren? Israel war entschieden gegen eine Beobachterrolle für die Menschenrechtswächter der Vereinten Nationen im besetzten Palästina, mehr noch gegen UN-Blauhelme, sollten sie irgendetwas zu sagen haben. Für die Judenheit, die Israelis und Neokons, diese ganze Clique, sind die Vereinten Nationen von einer Unzahl unfreundlicher Dritte-Welt-Völker dominiert, besonders viele Moslems, die regelmäßig in der UN gegen israelische und amerikanische Interessen stimmen. Was diese Kreise nicht kontrollieren, nutzen oder manipulieren können, zerstören sie gewöhnlich. Selbst ihr bankrottes, zum Sterben bestimmtes Sowjetsystem. Sie sind eingleisig in ihrer Politik egoistischer Ethnozentrik. Vernichte, was Israel und dem Judentum nicht dient. Weil sie von einem stabilen, blühenden Irak nichts zu gewinnen haben, werden sie jeden sabotieren, jegliche Politik oder Initiative, ob offen oder verdeckt, die zu einer Normalisierung des Lebens im Irak führt. Chaos, Bürgerkrieg, atomare Verseuchung, Aufruhr, religiöse Kämpfe, Armut, Arbeitslosigkeit, schlechtes Gesundheitswesen und selbst Hunger dienen im Irak den israelischen Interessen. Es ist ihre geheime Politik, sicherzustellen, dass es so bleibt. Und plötzlich erscheint der Spitzendiplomat der Vereinten Nationen und Experte für nationalen Aufbau, Sergio de Mello, zu monatelangen Untersuchungen im Irak. Frisch aus der Genfer Menschenrechtsorganisation, gleichermaßen gehasst von den Israelis wie auch von der Führungsgruppe der USA. Die Vereinten Nationen wollten die Kontrolle über den Wiederaufbau des Irak. Sowohl die USA wie auch die Israelis lehnten den Gedanken ab. DeMello war entsetzt von dem, was er in seinen fast 3 Monaten im Irak sah und laut Newsweek überdrüssig und zornig genug, um seinen UN-Chefsprecher Salim Lou einzuschalten und ihn anzuweisen, er solle eine öffentliche Erklärung zur Verurteilung der militärischen Rücksichtslosigkeit der USA entwerfen. Er hatte vor, diese Erklärung am selben Abend in einem Pressekommuniqué herauszugeben. Diese Erklärung, welche die Vereinten Nationen im Irak auf Kollisionskurs zu den USA sowie zu Israel gebracht hätte, wurde nie herausgegeben. War es nicht ein seltsamer Zufall, dass ein riesiger Lastwagen ohne Aufsehen zu erregen durch ganz Bagdad rollen konnte, eine Stadt, wo es von amerikanischen Straßensperren und Militärpatrouillen wimmelt, der genug militärische Sprengmittel geladen hatte, um eine ungeheure Explosion zu verursachen, 250 Kilogramm Bomben, Artillerie und Mörsergranaten und 500 Kilo irakische Munition unter einer Plane? Es geschah um 16.37 Uhr am helllichten Tag. Ob kontrolliert oder unkontrolliert, konnte dieser Lastwagen jedenfalls zum Hauptquartier der Vereinten Nationen gefahren werden, unmittelbar neben DeMellos Büro parken, ihn und weitere 24 Menschen töten und mit dem massiven terroristischen Anschlag weitere 86 verletzen. DeMello wurde zerrissen, sein Körper unter Betonbrocken begraben. Munitionsdepots auf feindlichem Gebiet sind stets bei allen Armeen der Welt mit hohen Drahtzäunen und rund um die Uhr durch Soldaten gesichert, ganz besonders in Kriegsgebieten. Welche Aussicht bestände für jemand, nicht beobachtet zu werden, der eine 250-Kilo-Bombe, für die man einen Kran oder Gabelstapler braucht, aus einem von Saddams Munitionsbunkern auf einen Lastwagen hebt? Wer an jenem Tag, bevor die kritische Erklärung Sergio de Mellos an die Medien der Welt hinausging, die den Lauf der Geschichte im Irak hätte verändern können, hatte am meisten dabei zu gewinnen, wenn dieser Mann und seine engsten Mitarbeiter getötet wurden? An jenem Tag, zu jener Stunde. Denken Sie mal darüber nach. Wie wird die Irak-Politik in Zukunft aussehen? Einige Zeitungen erklärten es lange vor Anfang des Krieges. Es wird die gleiche Politik wie die Alliierten 1945 gegenüber Deutschland sein. Es wird eine brutale, alles unterdrückende Besatzung sein, in der Tat eine Militärdiktatur. Es wird eine Politik der Aufteilung sein, um den besiegten Staat politisch und militärisch ohnmächtig zu machen, einen halbautonomen Kurdenstaat abzuspalten und zu proklamieren, genau wie es in Deutschland mit den Ostprovinzen Ostpreußen, Westpreußen, Schlesien, Sudetenland und so weiter geschah, die damals Deutschland alle verloren gingen. Im Irak wird es sunnitische, schiitische und andere rivalisierende Gebiete geben, so wie sie die Briten in Indien hatten, die ihnen erlaubten, den ganzen volkreichen Subkontinent jahrhundertelang mit nur 30.000 britischen Soldaten zu kontrollieren. Damals 230 Millionen Menschen, weil die Inder sich ständig gegenseitig an die Kehle gingen. Selbst das alte Rom hat es schon so gemacht nach der Devise »Teile und herrsche«. Israel hat 55 Jahre lang durch die Anwendung derselben Taktik gegenüber seinen Nachbarn überlebt. Destabilisieren, terrorisieren, einsperren, unterjochen, Unruhestifter ausweisen, Führernaturen ins Gefängnis stecken oder ermorden, indem man sie Terroristen nennt. So kümmert das bei der gegenwärtigen Hysterie niemanden, wenn sie massenweise umgebracht werden. Es ist ein Freischein zum Mord. Wird die israelische Politik für die Amerikaner im Irak erfolgreich sein? Kann sein. Für den Augenblick scheinen Syrien und der Iran noch sicher zu sein. Amerikaner, anders als ihre israelischen Antreiber, haben nicht den fanatischen, rassistischen Überlegenheitskomplex gegenüber den von ihnen besiegten Bevölkerungen, weil viele der amerikanischen GIs selbst zu Minderheiten gehören. Latinos, Schwarze aus den Ghettos von Harlem und Detroit. Bislang sind nur 1.000 Amerikaner gefallen, nur 6.000 verwundet, wenn man den US-Medien glauben will. Die deutsche Wehrmacht verlor fast 1 Million Soldaten, die durch alliierte Partisanen hinterrücks getötet wurden. Wenn das gleiche Verhältnis Verwundete zu Getötete angewandt wird, kann man die Zahl der Verwundeten durch die von den Alliierten bewaffneten Freiheitskämpfer auf 6 bis 7 Millionen hochrechnen. Die Sowjets verloren in Afghanistan 50.000 Mann, getötet durch die von den USA ausgerüsteten Mujahedin Bin Ladens und anderer Partisanengruppen, bevor sie sich zurückzogen und das Sowjetimperium zusammenbrach, um sich nie wieder zu erheben. Wann wird Amerika im Irak sagen, jetzt ist es genug? Schwer zu bestimmen bei all dem Öl, das es da noch zu plündern gibt.